Los geht's mit den 13 Porträts nach Bildnissen von Freundinnen meiner Frau für Klavier von Kurt Brüggemann. Und die spielt Robert Jobst. Thank you. Thank you. Der Pianist Robert Jobst spielte die 13 Porträts nach Bildnissen von Freundinnen seiner Frau für Klavier von Kurt Brüggemann. Als nächstes das Herchenhahn-Quartett mit dem Streichquartett von Alfons Forstpointner. Thank you.

Thank you. Das war das Streichquartett von Alfons Forstpointner, gespielt vom Herchenhahn-Quartett. Kammermusik von Robert Delanow schließt sich an hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören sein Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier. Und es musiziert das Budapester Klaviertrio. Thank you. Wir hörten das Budapester Klaviertrio mit dem Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier von Robert Delanow. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Vokalmusik, mit Chormusik von Gertraud Kaltenecker, mit Tugend und reine Minne, dem Minnelied für Chor a Cappella nach einem Text von Walter von der Vogelweide. Und dieses Lied singt der Chor der Kirchenmusikschule Regensburg unter Leitung von Karl Norbert Schmidt. Tugend und reine Minne, wer die suchen will, der soll kommen in unser Land. Tugend und reine Minne, wer die suchen will, und reine Minne, das Minnelied für Chor a Cappella von Gertraud Kaltenecker, gesungen vom Chor der Kirchenmusikschule Regensburg unter Leitung von Karl Norbert Schmidt.